schönes Fräulein so allein. Oh Gott, wie süß, husch, husch, husch, nein. Wie wär's, schönes Fräulein, mit uns zwei? Oh Gott, wie süß, husch, husch, husch, nein. Sie sind blond und schlank und ich, Gott sei Dank, hab ein Konto auf der Bank. Na, wie wär's, schönes Fräulein, mit uns zwei? Oh Gott, wie süß, husch, husch, husch, nein.